Wer kann segeln ganz ohne Wind? Still liegt vor uns die Weite, still so wie der Ozean geht unsere Zeit zur Neige. Schließ die Augen und schließ dein Herz, komm, nimm Abschied, mein Bruder. Füge auch du dich dem Schicksal, mein Freund, nimm deine Hand vom Ruder. You can sail without the wind, hope without tomorrow. Who can live with nowhere to go? The days of sorrow. Wer kann segeln ganz ohne Wind, ohne Hoffnung leben? Längst hat jeder, der hier mit uns ist, sich in sein Los ergeben. You can sail without the wind, hope without tomorrow. Who can live with nowhere to go? These are the days of sorrow. These are the days of sorrow. Mein Freund, nimm deine Hand vom Ruder.